Das nigerianische nationale Kim-Il-Sung-ismus, Kim Jong-il-ismus Studienkomitee veröffentlichte jüngst auf seiner Internet-Homepage das historische Schreiben von Genossen Kim Jong-un an die Teilnehmer des 7. Kongresses des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas, die zeitgemäße Pflicht der Arbeitsklasse von Kim Il-sung und Kim Jong-il und die Aufgaben der Gewerkschaftsorganisationen.